Zähl bis fünf. Wenn du Angst hast, schließ deine Augen und zähl bis fünf. Mir hilft das manchmal. Was passiert, wenn du bei sechs ankommst? Nur bis 15.